Nun könnte man die Ansicht vertreten, dies könne für die tropischen Wälder sogar von Nutzen sein, denn wie wir in Kapitel 2 erfahren haben, konnten sie sich zu jener Zeit stark ausbreiten. Da die Menschen heute aber immer mehr Druck auf die Wälder ausüben und da der Klimawandel auch in vielen tropischen Regionen zu zunehmend unberechenbaren Niederschlägen führt, werden sie mit ziemlicher Sicherheit ähnlich durcheinander geraten wie die übrige Welt, falls der Trend sich fortsetzt. Wie man wissenschaftlich nachweisen konnte, würde eine Verminderung der Waldflächen um 20-40% oder ein Temperaturanstieg um 4 Grad ausreichen, damit im größten Teil des mittleren, südlichen und östlichen Amazonasgebiets ein dauerhafter Übergang zu einer Savannenlandschaft einsetzt. Damit würde die Häufigkeit von Bränden zunehmen. Doch abgesehen davon würde eine solche Entwicklung zwangsläufig das Ende der größten tropischen Waldökosysteme der Erde einleiten. Veränderungen des Klimas und der Lebensräume in tropischen Wäldern üben auch enormen Druck auf die reichhaltige Tierwelt dieser Ökosysteme aus. Insekten, Amphibien und Reptilien vertragen nur geringe Temperaturschwankungen und stehen in den kommenden Jahrzehnten vor wachsenden Herausforderungen. Wie man nachweisen konnte, haben Vögel mit der Zerstückelung ihrer Lebensräume zu kämpfen. Isolierte, weniger als einen Quadratkilometer große Waldflächen im Amazonasgebiet verlieren in nur 15 Jahren mitunter fast die Hälfte ihrer Vogelarten. Die Tiger in Indien, Waldelefanten und Gorillas in Afrika sowie Orang-Utans in Borneo gelten wegen des Lebensraumverlustes als besonders gefährdet. Und ihre Schutzgebiete sind vielleicht schon bald so klein, dass sie keine lebensfähigen Populationen mehr tragen können. Ein wachsendes Problem ist auch die übermäßige Jagd, insbesondere angesichts des fortgesetzten, gewinnorientierten globalen Handels mit tropischen Tieren, Kapitel 13, und einer zunehmenden Zahl von Menschen, die sich in den Tropen ausreichend mit Protein versorgen wollen. Auf der Grundlage von 3.281 Berichten über die Auswirkungen der Jagd auf tropische Säugetiere konnte man feststellen, dass es in ungefähr der Hälfte der noch intakten tropischen Waldgebiete und 62% aller Wildnisgebiete heute kaum noch große Tiere gibt. Mit einem besonders starken Rückgang rechnet man in West- und Zentralafrika sowie in Südostasien. Auch von Menschen eingeschleppte invasive Arten werden weiterhin zu einer Umgestaltung der tropischen Pflanzen- und Tiergesellschaften führen, vor allem wenn sich gleichzeitig die Lebensräume verändern. Invasive Pflanzen können die einheimischen Arten am Nachwachsen hindern, und exotische Tiere bringen oftmals Räuber-Beute-Beziehungen aus dem Gleichgewicht. Höchst besorgniserregend ist beispielsweise die starke Verbreitung verwilderter Hauskatzen in den Red Tropics von Queensland, wo sie Jagd auf gefährdete, endemische kleine Säugetiere machen. Dass so etwas den tropischen Wäldern zu schaffen macht, braucht nicht besonders betont zu werden. Das Gleiche gilt dem neuesten State of the Tropics-Bericht zufolge auch für ihre menschlichen Bewohner. Im Jahr 2020 lebte fast die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung in den Tropen. Und 2050 wird mehr als die Hälfte aller Menschen auf der Welt in den Regionen am Äquator zu Hause sein. Zweifellos hängt die Zukunft unserer Spezies als Ganzes davon ab, was dort in den kommenden Jahren geschieht. Immer mehr dieser Menschen werden auch in Städten wohnen. Bis 2050 werden 6,3 Milliarden Menschen in Ballungsräumen leben. Über die Hälfte dieses voraussichtlichen Zuwachses entfällt auf die Tropen, und dort kam es zwischen Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts bereits zu einer starken Abwanderung vom Land in die Städte.